Test 5, Teil 2. Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text nur einmal. Was haben Olivias und Theodors Freunde am Freitagnachmittag gemacht? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I aus. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Lies jetzt die Aufgaben 6 bis 10. Hallo Olivia, wie war dein Freitagnachmittag? Warst du beim Volleyballtraining? Hey Theodor, ja klar. Am Freitagnachmittag verpasse ich nie mein Training. Danach bleibe ich bis spät abends im Verein. Warum denn? Thomas spielt danach Fußball und ich sehe mir immer das Spiel an. Wie hat er denn gespielt? Thomas hat 4 Tore geschossen. Ach übrigens, während des Spiels hat mich Helen am Handy angerufen. Ich soll dich grüßen. Oh, vielen Dank. Sag mal, hast du auch Susi gesehen? Susi saß bei mir. Die Arme. Sie hat vor 3 Tagen ihren Arm gebrochen und kann nicht zum Tanzkurs gehen. Oh je. Ja, und weißt du, was sie mir erzählt hat? Ihre Cousine Cornelia hatte auch einen Unfall. Sie ist mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren. Das weiß ich. Zum Glück hat sie sich nicht schwer verletzt. Ich habe sie im Krankenhaus besucht und ihr Blumen mitgebracht. Leider habe ich keine Zeit für einen Besuch. Ich wollte ihr ein Buch schenken. Sie liest doch gern. Naja, macht nichts. Ich rufe sie an. Ende von Teil 2.